In der DVRK werden die nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong erfolgreich wieder aufgebaut. Im Kreis Musan beendeten die Angehörigen der koreanischen Volksarmee die Ausbaggerung und Betonierung der Fundamente von Hunderttausende Kubikmeter und den Grundbau der Wohnhäuser für 1000 und hunderte Familien und begannen mit dem Bau der Skelette. Im Kreis Onsong wird der Grundbau für Wohnhäuser in der Endphase vorangetrieben und zugleich der Skelettbau zügig durchgeführt. Im Kreis Gyeonghung, wo der Grundbau für Wohnhäuser früher als geplant zu Ende ging, wurde der gesamte Skelettbau für Wohnhäuser mit 60% erledigt. Das Kohlenbergwerk Gyeongbong im Vereinigten Kohlenbergwerk im Gebiet Dokchon steigerte die Kohlenproduktion für die Erzeugung von Strom 1,2-fach, mit dem die Front für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete versorgt werden soll. Und das Bergwerk Duxung übererfüllt den täglichen Produktionsplan für Eisenerzkonzentrat, das für Eisen- und Stahlproduktion nötig ist, mit 150%. Auch die Fabriken und Werke im Bezirk Nordhwanghae, wie das Vereinigte Eisenhüttenwerk Hwanghae und die Textilfabrik Sadiwon, forcieren ununterbrochen die Produktion von Bedarfsartikeln und Baumaterialien.